Was ist das? Sind es etwa... Das sind jetzt 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Und die sind auch noch interessant. Willkommen bei A, der Kurzform von Ach. Wir legen los. Hinweis Nummer 1. Ich wuchs als Nachkommen eines Pfarrhofpächters und seine Ehefrau zusammen mit 3 Geschwistern in einem roten Haus mit gelbbraunen Ziegeln auf. Meine Kindheit war eine wundervolle Zeit. 2 Dinge, die ich so liebte. Geborgenheit und Freiheit. Pippi Langstrumpf. Es ist nicht Pippi Langstrumpf. Ja, das klang jetzt so. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Philipp sich irgendwann mehr Mühe gibt, die Intro-Texte für das Ding zu schreiben, als die Hinweise selber. Moment, Sekunde, du denkst, ich schreibe die Dinge. Du kennst ja, wenn du irgendwann mal den, wenn du irgendwann mal den Druck erhöhst, so, dann glaube ich schon, dass du da irgendwann mal massiv Vorbereitungszeit brauchen wirst. Ich glaube, dann werden sie wieder schlechter. Ich weiß es nicht. Hinweise. Ja. Achso, nein, ich wollte einfach nur sagen, dass ich nicht die geringste Ahnung habe. Hinweis 2. Zum Glück konnten Freunde meine Eltern sie überzeugen, mich auf eine weiterführende Schule zu schicken. War nämlich nicht ganz billig. So lernte ich dann Englisch, Französisch und Deutsch. Also kommt sie wahrscheinlich nicht aus England, Frankreich oder Deutschland. So. Bist du ein cleveres Bürschchen? Oh mei, oh mei, oh mei. Aber vielleicht ja aus Österreich. Hinweis 3. Vielleicht aus Franken. Oh ja, na, da müsstest du aber noch viel mehr lernen. Es ergab sich die Möglichkeit, als Volontärin bei einer lokalen Zeitung zu arbeiten. Ich arbeitete dort mit viel Einsatz. Auch lernte ich dort den Eigentümer kennen. Und das mit dem Einsatz, naja, also dann mit nicht mal 18 Jahren war ich schwanger. Die Frau Burda. Weil er aber verheiratet war, konnten wir nicht heiraten. Ein späterer Antrag von ihm lehnte dann ich ab. Es ist nicht Frau Burda. Frau Burda. Korrekt. Nicht es ist, die Frau Burda. Ja, es ist richtig, nicht die Frau Burda. Juhu. Ding, ding, ding, ding. Nicht geheiratet. Ja, genau. Also erst, weil es nicht ging, weil er schon irgendwie so hups verheiratet war. Und später wollte sie dann nicht mehr. Okay, was auch meine Ansage ist in mit den meisten Zeiten der Geschichte. Ja. Hinweis 4. Ich zog wenig später in die Großstadt, bekam eine Ausbildung als Sekretärin und arbeitete bei einer Anwältin für Frauenrechte. Meinen Sohn brachte ich dann heimlich zur Welt und gab ihn vermittelt in eine Pflegefamilie. Weil die Pflegemutter 4 Jahre später dann aber krank wurde, kam der kleine Junge zurück zu mir. Der wuchs dann erstmal bei meinen Eltern auf. Es ist nicht die Frau Burda. Ja, es ist nicht die Frau Burda. Oh, oh Gott. Oh Gott, ich muss jetzt noch 5 Hinweise durchziehen. Das auch nicht der Herr Burda. Oh, doch, es ist der. Nein. Okay, Hinweis 5. Meinen Ehemann lernte ich im Königlichen Automobilclub kennen, wo er als Bürovorsteher arbeitete. Wir heirateten, nahmen meinen Sohn zu uns und ich bekam kurz darauf noch eine Tochter. Ich tue mich echt schwer, das irgendwo zu verorten. Ja, weil das Lustige finde ich, dass du mega nah dran bist. Und, aber bevor, ja, schwer. Auch schwer. Bevor du noch irgendwas weiter sagst, schmeiß ich lieber Hinweis 6 hinterher. Ab 1937 halt die Presse. Arbeitete ich als Stenografin im Bereich Kriminalistik sowie später in der Briefzensur des Nachrichtendienstes. Am Tag des deutschen Überfalls auf Polen begann ich, ein Kriegstagebuch zu führen. Das ist auch aus heutiger Sicht recht interessant, weil man dann da sozusagen von den Realitäten und den Alltagsdingen zu dieser Zeit erfahren hat. Das ist vor allem ein spannender Moment, um anzufangen. Ziemlich geiler Einstieg. Oh ja, oh ja, das ist natürlich ein krasses Timing. Auf der anderen Seite, also... Hat sie das zufällig gemacht? Naja, gut. Oder hat dadurch, sie das zum Anlass genommen? Also dadurch, dass die bei diesem Nachrichtendienst und der Briefzensur unterwegs war, liegt natürlich jetzt nahe, dass sie da viele Sachen gewusst hat und deswegen auch so diesen deutschen Überfall wahrscheinlich in irgendeiner Form einsortieren konnte. Ja. Und ich glaube, da ist auch bestimmt sind da auch einige Sachen in dieses Tagebuch reingeflossen, die eigentlich nicht so hätten reinfließen dürfen in Sachen Freigabe oder so. Aber gut, ich meine, Tagebuch schreibst du in der Regel erstmal ja für dich selbst. Aber da geht es jetzt schon in Richtung Spekulation. Okay. Das wollen wir nicht. Ja. Nein, das ist verboten. Nee, aber da spekuliere auch ich jetzt ein bisschen in die Richtung. Genau. Aber Hinweis 7, das ist was nicht Spekulatives, sondern das kam von der Person selbst. Auch wenn alle in der Schule sagten, du wirst mal Schriftstellerin, fühlte ich mich überhaupt nicht dazu berufen. Mein erstes Buch verfasste ich letztlich 1939 beim Reichsverband der Kraftfahrer. Ein Reisebuch über 5 Autotouren. Auf die Schriftstellerei konzentrierte ich mich jedoch erst einige Jahre später. Ach, übrigens, zu diesem Buch gab es eine Nachfolge. Und zwar das 1949 erschienene Buch, aber jetzt nicht mehr mit 5, sondern mit 25 Touren mit dem Auto. Okay. Habt ihr schon eine Frau Atlas? Es ist nicht Frau Atlas, nein. Frau Lonely Planet. Nee, also ich glaube auch tatsächlich, dass das, dass so Lonely Planet jetzt eher Reiseerfahrung oder eher so ein Sachbuch als jetzt wirklich Schriftstellerei. Die Frau ist. ADAC. Nee. Hat nicht Rosa Luxemburg auch geschrieben? Nee, ist auch nicht, ne? Mm-mm. Ich behaupte stark, dass Rosa Luxemburg garantiert mal irgendwas geschrieben hat. Erquittung. Ja, beweis mir das Gegenteil. Immer wieder ein gutes Argument. Hinweis 8. In den 70er Jahren stand eines meiner Bücher im Parlament unter Beschuss. Es solle angeblich Suizid verherrlichen. Dazu kam auch noch, dass ich im Verein das Recht auf unseren Tod für ein Recht auf würdiges Sterben einsetzte. Ach, außerdem war ich noch Vokal für Tierrechte und Kinderrechte und gegen Rassentrennung in den USA. Das klingt ein bisschen wie bei der Kinderschokolade. Ja. So. Was? Dass da alles drin ist? Ja, dass alles drin ist. Ja, alles, was man braucht? Okay. Ja. Aber ich bin mir fast sicher, ihr kommt mit Hinweis 9 drauf. Denn den finde ich fast den schönsten. Meinen jugendlichen Humor verlor ich wohl nie. Beispiele gefällig? Verlor ich, Punkt, nachdem ich nicht mehr jung war. Im hohen Alter erhielt ich die Auszeichnung Schweden des Jahres 1997. Und das Ganze kommentierte ich mit, ihr verleiht den Preis an eine Person, die uralt, halb blind, halb taub und total verrückt ist. Wir müssen aufpassen, dass sich das nicht rumspricht. Ein andermal kletterte ich zum 80. Geburtstag einer Freundin mit ihr um die Wette auf Bäume. Schließlich gab es ja kein, und sie wörtlich, kein Verbot für alte Weiber auf Bäume zu klettern. Alte Weiber. Ich bin das ist eine kamme Aussage. Astrid Lindgren hatten wir schon richtig. Mal. Richtig, ne? Nein. Echt? Es ist hatten wir noch nicht? Lindgren, nein. Das ist witzig, weil ich bei dem ersten Hinweis mit dem roten Haus schon bei irgendwie gedanklich bei die Kinder von Bullerbü war. Ja, und du hast mich gefragt, ob es Bibi Langstrumpf ist. Und ich habe gesagt, ja, genau. Es ist nicht Bibi Langstrumpf. Oh, sorry. Oh. Naja, wo du recht hast, hast du recht. Ja, und da so. Hinweis Nummer 10. Im Winter 1941 lag meine Tochter krank im Bett und dachte sich Namen aus. Ich solle zu diesem Namen eine Geschichte erzählen. Die Geschichte ist weltbekannt, wurde verfilmt und in über 70 Sprachen erschienen. Der Name der Figur? Naja, Pippi Lotta, Viktualia, Rollgardiner, Pfefferminz, Ephraims Tochter Langstrumpf. Oder, wenn man die Filmversion nimmt, Pippi Lotta, Viktualia, Rollgardiner, Schokominza, Ephraims Tochter Langstrumpf. Schokominza ist einfach super. Kannst du jetzt überlegen, ob dir lieber Pfefferminz oder Schokominza lieber ist? Aber ich habe tatsächlich auch gedacht, wir hätten Astrid Lindgren schon mal gehabt, aber wir haben sie wirklich noch nicht gehabt. Nein, und ich habe auch dreimal überlegt, weil, ich meine, Astrid Lindgren ist einfach großartig. Das ist wie Douglas Adams neulich, wo man so sich denkt, fuck, wie kann das sein, dass wir den noch nicht haben? Ja. Aber einfach dieses Klettern mit ihrer Freundin, die 80 ist, auf Bäume und wird dann interviewt und jemand, es gibt doch kein Verbot für alte Weiber, auf Bäume zu klettern. Ich hoffe, dass mir sowas auch mal im Alter passiert. Ja, wir sollten uns stark machen für mehr alte Weiber auf Bäumen. Ich bin voll dafür. Kann ich bitte dabei sein, wenn du das Plakat aufhängst? Es sind doch auf dem Baum. Europawahlen. Weiter oben. Gibt es nicht irgendwas, was so ein Äquivalent für alte Weiber auf Bäumen, was für Kerle funktioniert oder unisexmäßig funktioniert? Ich weiß, das ist jetzt schon besetzt, das können wir jetzt nicht nochmal machen. Es muss nicht immer alles unisex sein. Ja, na, aber was kann man denn mit 80 machen? Wenn wir mal 80 sind, was könnten wir machen? Ich glaube, ich würde Dark Souls echt gerne mal durchspielen. Mit 80? Ja. Yeah. Also ich denke, ich werde mich nochmal im Grab rumdrehen, dann. Schöner Vorsatz auf jeden Fall. Das, bin mir nicht sicher, ob schön das ist, was ich dazu assoziiere. Ja. Na dann, überlassen wir das vielleicht mal den Zuhörerinnen und Zuhörern und schreibt uns doch einfach mal auf Twitter unter dem Twitter-Account. Jürgen, bitte sag ihn mir. Skateboard fahren, glaube ich, ist es, dass ich dann nochmal Skateboard fahren. Ich entscheide mich um Twitter-Account nicht und nehm Skateboard fahren. Ja, der Twitter-Account heißt das_ach. Ach, der, ja, genau. Und schreibt uns doch mal, was ihr gerne machen würdet, wenn man euch fragt und ihr, dann habt ihr eine schnippische Antwort darauf, mit 80 Jahren, was wäre die Aktion, die ihr machen würdet. Na dann, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Was ist denn da jetzt wirklich drin? So viele schöne Hinweise. Dieser Philipp.